soaking up moonlight. Are all your roses in the Nordic countries soaking up moonlight forever now? Life is a dream, endless of fear. Soaking the moonlight, soaking the moonlight, soaking the moonlight. Labored with her colors and sound, I'll arrest your love. See all my echoes of a supernova. I'll arrest your love forever now. Life is a dream, endless of fears. I'll arrest your love. I'll arrest your love. I'll arrest your love. Das gerade eben waren House of Wolves mit dem Track Roses in the Nordic Countries. Das mich so ein bisschen an das, was man früher von Devendra Banhart gehört hat. Das Ganze eben vom Album Fold in the Wind, und hinter House of Wolves steckt ein gewisser Ray Villa-Lobos. Der kommt aus Los Angeles, aber seine Familie hat, glaube ich, eher so aus Italien und anderen Ecken ihre Wurzeln. Klingt da wirklich sehr schön. Diese Platte hier von House of Wolves. Ihr hört den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Jack Beauregard. The X sind dabei, CSS aus Brasilien sowie Anna von House Wolf. Und es gibt ganz viel Musik aus der Karibik. Dazu später. Erstmal geht's hier weiter. Hier, wo wird eigentlich? Genau, mit Major Lazer. Ein bisschen was zum Aufwachen und so viel ruhiger Musik. Hier ein Track von der Diplo und seinem Projekt Scare Me, featuring Peaches and Timber Lee. Gimme, gimme heart, gimme, gimme sweet, gimme, gimme right in at the middle of my street. like a murder. Go deep, go, go, go, go, go, go, go, go, hard. Go deep, go, go, go, go, go, go, go, go, hard. Dracula, Frankenstein, Wolfman. This is a man in Hercules. Jeremy, ein Track von Major Lazer, hier featuring Peaches and Timber Lee, neben vielen anderen die Guest-Sängerin, in diesem Fall bei diesem Track hier auf diesem Album, das da heißt Free the Universe, das zweite Album von Major Lazer. Ich finde es großartig, je öfter ich es höre, desto größer wird der Ohrwurm-Charakter von dieser Platte. Musik aus Griechenland gibt es eigentlich relativ selten zu an dieser Stelle, obwohl es dort sicherlich eine gute Musikszene gibt, nur bekommt man das hier nicht so richtig mit. Mechanimal heißt eine Band aus Griechenland, aus Athen, deren Kopf, das ist Giannis Papalumos oder Papayanu müsste er heißen. Der ist dort in der Elektronikszene wohl schon so ein bisschen bekannter, hat diverse Platten veröffentlicht, zumindest dort in Griechenland. Und hat jetzt eine Band gegründet mit einem Sänger, einem Gitarristen und jemand, der auch für die Visuals zuständig ist. Mechanimal heißt die Platte. Mechanimal heißt auch diese Band. Hier kommt ihr Track Funny. Tesla. Something mythical, something unknown. A dirty clinic, a fugitive, adjusted on my own. Divine device of metal screws. The woman's time. don't get me wrong, kids. Can I get into your pain? I can be a ball of light. America, America, I got your dirty blues. Now I need no drugs to do that stuff. I just came to amuse. America, America, Mechanimal aus Griechenland, aus Athen, mit ihrem Track Funny. Unter Mechanimal heißt auch das Album von dieser Band. Von Athen geht's nach Sao Paulo, nach Brasilien. Daher kommen CSS. CSS steht für Cansei de Ser Sexy. Auf Deutsch so viel wie ich bin zu müde, ich habe keine Lust mehr sexy zu sein. Beyoncé soll das mal gesagt haben. Und das also als Zitat hier von dieser Band um der Sängerin Love Fox. Vier Damen aus Brasilien, die jetzt mit Planta ihre vierte Platte veröffentlichen und die damals, sage ich mal, wirklich großartig waren mit Tracks wie Ala oder auch Let's Make Love and Listen to Death from Above. Wirklich großartige Tracks, damals in so einer Welle mit Bonji Dorol und anderen Bands aus Sao Paulo so ein bisschen bekannter geworden. Zu Recht natürlich, großartige Musik damals. Das war so 2000 und weiß ich gar nicht, 6, 2007 muss es gewesen sein. Planta ist nun das vierte Album von CSS, wurde erstmals nicht mehr in Brasilien, sondern in Los Angeles aufgenommen. Die waren damals so begeistert von dieser Stadt bei einem Konzert, dass sie dachten, wir bleiben hier und nehmen hier eine Platte auf. Und produziert wurde das Ganze von Dave Sitek von TV on the Radio. Und ganz ehrlich, diese Platte ist total langweilig. Die Songs klingen uninspiriert und der Schmiss, den die Band mal hatte, der ist leider draußen, muss man sagen. Hier kommen CSS mit ihrem Track Too Hot. Too Hot. Ja, so richtig heiß wird mir nicht bei diesem Track hier von CSS aus Brasilien. Ihr viertes Album heißt Planta und ist ein ziemlicher Reinfall, muss ich sagen. Also lieber die alten Sachen hören und sich freuen, dass diese Band so großartig war und traurig sein, dass sie sich so entwickelt haben. Vielleicht lieber raus aus L.A., zurück nach Sao Paulo, am besten zurück in die Favelas und dort so richtig schmutzige Beats produzieren. Das ist eigentlich das Richtige, was CSS machen sollten. The X sind eine Punkband aus Holland, die auch schon, ich weiß nicht, 30 Jahre lang unterwegs ist. Seit 79 machen sie Musik und haben jetzt eine Platte aufgenommen mit Brass Unbound. Brass Unbound, das sind so vier Herren, die man aus verschiedenen Jazz-Kontexten kennt. Mats Gustafsson ist Schwede, Ken Vandermark kommt aus, ich glaube, aus Chicago. Dann noch Walter Weirbus und Pay Roy Pacci dabei. Letzter kommt aus Italien. Und wie gesagt, The X mit diesen vier Herren hier, Brass Unbound, haben eine Platte aufgenommen, die heißt Enormous Day. Davon hören wir den Track We Are Made of Places. Foam and cupboards. Your face will show me where you are. You went three times on vacation. You are made of places, wallets, covers, noses, pockets, clues, and mainframes. Your face will show me where you are. You went three times on vacation. Three times on vacation. One was disappointing. 4 days rain and the rooms were small. The breakfast really wasn't worth the money. Two pieces of toast, one butter, one jam. The guy didn't really tell so much, and the driver was a grumpy old man. Disappointing. 4 days rain and the rooms were small. The breakfast really wasn't worth the money. Two pieces of toast, one butter, one jam. The guy didn't really tell so much. The driver was a grumpy old man. Beep, beep, beep, beep. Throwing tulip balls. They coughed up an extra planet for the storage of secret documents. A clean and quiet place with buckets made from exponents, one after the other, infinite in all directions. We are known, we are simple, we forgive, we forget. Don't expect us. Three times on vacation. One was was disappointing. 4 days rain and the rooms were small. The breakfast really wasn't worth the money. 2 pieces of toast, 1 butter, 1 jam. The guy didn't really tell so much, and the driver was a grumpy old man. Ihr hört immer noch den Sunday Service und jetzt wird's ein bisschen ja tropisch, karibisch vom Sound her. Das war gerade Irakir heißen sie, eine Band aus Kuba, die diesen Song hier zumindest Bacalao con Pan 73 aufgenommen hat und darauf im Prinzip Jazz und Funk-Sounds mit dem ja kubanischen Afro Sound so ein bisschen verwoben haben. Irakiri, eine der wahrscheinlich bekanntesten Jazzbands aus Kuba, und Baracao con Pan. Das ist ein salziges Fischgericht, was mit, mit Brot gegessen wird, also con Pan. Und dieser Track, dieser großartige Song, ist vertreten auf einer Compilation des englischen Soul Jazz Labels, welches da heißt Mirror to the Soul, Caribbean Jump Up Mambo und Calypso Beat, zwischen den Jahren 54 und 77 aufgenommen, und dieser wahnsinnig großartige Sampler ist Platte der Woche hier beim Sunday Service. Nächster Künstler ist Lord Brinner, der kommt aus Trinidad, und The Queen Sings Calypso heißt sein Track. Her Majesty the Queen of England paid a visit to the Caribbean. You know the Queen of England, well she came down to the Caribbean. Now that she come and gone, I went and returned that visit to London. Let me tell you, if you don't know, I catch the Queen singing Calypso and if he she all day, all night, Miss Marianne. And she down by the seaside, she sipping sun. Then she gone with Matilda, Matilda, Matilda. She take my money and run Venezuela. When I hear that Anya go crazy, I say what's wrong with Her Majesty? Because me and all couldn't understand, but she sung like a true-born Calypsonian. And the way how she bringing all the number one after the other. This time I find that she went too far when she start to sing this number. And if you hear her, my pussin is my pussin is my pussin is my pussin. Well, I feed her, mine her, raise her from small. Philip, take off your hand from she, don't touch me pussin at all. Well, it's now I wanted to know who taught the Queen to sing such calypso, because I still couldn't understand again how she learned such beautiful refrain. But the way how she bringing out the tune, I say, well, yes, man, the Queen could croon. Before I could say, Your Majesty, stop, she started to sing how Archie Buck them up and if you hear last carnival, you know, I had a wonderful time. Archie broke it up, Archie smashed it up. Now everybody in the Caribbean, they was singing this little rhyme. Archie broke it up, the Queen singing Calypso, he mashed it up. Now same time the Duke, she husband walking, while the Queen was singing. Put the arms round she shoulder and playing that he's a real lover. Man, she push him and tell him to go away. She don't want him, hear what she will say. From the time the Duke start to walk out the room, again the Queen start another tune. She say, you walk in me chambers, but you can't get nothing, pam palam. Because I'm telling you, Philip, troubling tongue boy, pam palam. When the Duke hear she singing so, he and all start to sing his own calypso. He say, fire, fire, in your wire, wire. Oh, yo, yo, ay, ay, yo. The Queen Sings Calypso, das war Lord Brinner, ein Künstler aus Trinidad. Dieser Song aus dem Jahre 58, also richtig alt, aber richtig gut gemacht. Das Ganze von der Compilation Mirror to the Soul. Man könnte sagen, Big Sounds from Small Islands, Musik von den Inseln Trinidad, Kuba, Jamaika, Puerto Rico, den Bahamas und noch vielen anderen, die in dieser Richtung Musik machen. Und die Musikstile sind unterschiedlicher, wie sie gar nicht sein können. unterschiedlicher, wie man sie gar nicht kennt im Prinzip, von den Sounds aus dieser Ecke. Also wirklich die Jahre, über Jahre hinweg haben sich da so viele coole Sachen entwickelt. Zum Beispiel auch Lord Brynner hat auch mal mit den Wailers zusammen in Jamaica gearbeitet und mit denen Tracks aufgenommen. Kenne ich jetzt nicht persönlich die Sachen, aber bestimmt spannend, sowas mal auszugraben. Der nächste Track kommt von Edmundo Ross, auch jemand, der aus Trinidad kommt, aber dann in England lange gelebt und dort studiert hat und dort dann auch erfolgreich war als Geschäftsmann und als Musiker. Sein Song London is the place for me ist so ein richtiger Ohrwurm, den ich seit ein paar Tagen eigentlich gar nicht mehr loswerden kann. Und auch euch soll dieser Virus hier befallen. Edmundo Ross, London is the place for me. For me, London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. But believe me, I'm speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling the countries years ago, but this is the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are really comfortable, because the English people are very much sociable. They will take you here and they'll take you there. They make you feel like a millionaire. London, that's the place for me. At night, when you have nothing to do, you can take a walk down Shaftesbury Avenue. There you can laugh and talk and enjoy the breeze and admire the beautiful sceneries of London. That's the place for me. Yes, I cannot complain of the time I have spent. I mean, my life in London is really magnificent. I have every comfort and every sport, and my residence is at Hampton Court. London, that's the place for me. So, Musik aus Trinidad war das gerade eben mit Edmundo Ross. London is the place for me. Und ein großer Beweis dafür, dass nicht nur Salsa und ähnliches Stereotypes aus dieser Ecke gibt, sondern wirklich eine große Sammlung an Caribbean, Jump-Ups, Mambo und Calypso-Beat. Das Ganze hier aufgenommen zwischen den Jahren 54 und 77 und kompiliert auf der Mirror to the Soul Compilation, erschienen bei Soul Jazz Records. Und diese Platte ist Album der Woche beim Sunday Service. Noch ein Hörbeispiel von diesen vielen Tracks, die hier drauf sind, aus diesem Doppelalbum. Und zwar Russ Henderson, auch ein Künstler, der aus Trinidad kommt, der dann irgendwann nach England ging und dort dann Musik machte, geboren übrigens 1900 und Gott, irgendwann in den 20ern, glaube ich. Sein Track heißt West Indian Drums und stammt aus dem Jahre 66. We'll be right back. Tja, Tribal Drums hier in diesem Fall von Russ Henderson. Sein Track heißt He's West Indian Drums, einer von vielen Künstlerinnen und Künstlern auf der Mirror to the Soul Compilation. Diese ist Platte der Woche beim Sunday Service, dazu auch mehr auf der Homepage natürlich wie gewohnt unter sundayservice.de. Mary Ocha ist eine Künstlerin, die in Moskau geboren ist, in Tel Aviv aufgewachsen und inzwischen in Berlin wohnt, Musik macht und mit Eden gerade eben ihre neue Platte veröffentlicht hat. Auch das ziemlich obskure Musik, muss ich sagen. Hier kommt ihr Track Sweet Charity, Mary Ocha. speak, convince you to regain our peace. If you won't listen, I won't let you choose. The silver mine is not an end. Let me explain what we could use. A silver mine just to hide out if there's not anybody. Das waren Jack Burgar, zwei Herren, Daniel Schraub und Peer Lemmers, die haben sich beide beim Studieren in Amsterdam kennengelernt und haben dann das Duo Jack Burgar gegründet und sind inzwischen in Berlin ansässig. Irrational oder Irrational auf Englisch heißt ihr neuestes Werk. Davon war der Track Silver Mine zu hören. Ziemlich hochproduzierter Elektropop, den es hier auf diesem Album zu hören gibt. Weniger Singer-Songwriting, wie man das vielleicht von ihren vorherigen Alben kennt. Auch in Berlin ansässig ist Kitty Solaris. Die Band um die Sängerin Kirsten Hahn hat mit We Stop the Dance vor kurzem eine sehr schöne Platte veröffentlicht. Davon nochmal einen Nachschlag und zwar ihr Track Cigarettes Kill You. Revolution. someday. Tja, irgendwann ist es soweit. Cigarettes Will Kill You. Das war ein Track von Kitty Solaris vom neuesten Album We Stop the Dance. Anna von Hauswolf kommt aus Schweden, heißt eigentlich Anna Michaela Ebba Elektra von Hauswolf, ob das wirklich ihr richtiger Name ist, naja, scheint wirklich aus einer Art Adelsgeschlecht zu stammen und macht in Schweden Musik schon einiger Zeit und dort auch ziemlich erfolgreich. Ihr Album Ceremony wurde im letzten Jahr bereits veröffentlicht, zumindest in Schweden. Jetzt gibt es das Ganze auch weltweit über das Berliner Label City Slang zu erwerben und die Musik darauf ist sehr, sehr eigen. Meine Ohren kann da nicht so richtig mit, können nämlich richtig was mit anfangen, aber vielleicht eure ja. Mountains Crave, hier kommt Anna von Hauswolf. Hauswolf hörten wir mit Mountains Crave, die Stimme schon sehr gewöhnungsbedürftig. Mehr davon auf ihrem Album Ceremony zu hören, die Dame aus Schweden. Den Abschluss heute machen Witxis, ich weiß nicht genau, wo die herkommen, ich glaube aus Frankreich, zumindest die Namen auf dem Album sind alle sehr, sehr französisch. Und die haben eine Platte aufgenommen, A Fabric of Beliefs heißt diese, auch sehr ruhig, auch sehr pianolastig sozusagen. Hier kommt The Strands und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.